Kapitel 2 Marion. Morgens muss ich früh im Studio sein. Unsere Sendung beginnt um 7. Aber erst muss ich mich anziehen. Jeden Tag ein neues Kleid. Dann kommt die Maskenbildnerin. Schminken und Frisieren dauert eine Stunde oder länger. Der Chef sagt immer: 2 Stunden vor der Sendung seid ihr alle hier. Nun ja, 5:30 bin ich da. Mehr als 90 Minuten brauchen wir nicht. Um diese Zeit sind wir zu zweit, die Maskenbildnerin und ich. Sie heißt Eva Dietrich. Ja, Dietrich, wie die berühmte Schauspielerin, Marlene Dietrich. Sie ist sehr nett. Sie hat schon mit großen Regisseuren gearbeitet, mit Fassbinder, auch mit Emmerich in Amerika. Aber sie wollte nach Köln zurück. Jetzt arbeitet sie hier, bei Cologne TV. Arme Eva. Um 6:30 bin ich fertig. Eva arbeitet noch ein wenig an meiner Frisur. Da kommt der Chef, Herr Huppertz. Er sieht müde aus. Wie geht's, Marion? Fragt er mich freundlich. Gut. Frisch und schön wie ein Röschen, sagt er. Danke. Du gehst früh ins Bett, richtig so. Nicht so wie ich. Waren Sie wieder auf einer Party? Ja, alles Leute vom Fernsehen. Und vom Film natürlich. Schrecklich. Dieter Nölen, Henriette Malschuckel, Harald Müller. Wirklich? Frage ich. Ist es nicht toll, diese Leute kennenzulernen? Vom Film und vom Fernsehen. Herr Huppertz lacht. Er lacht laut. Im ganzen Studio kann man ihn hören. Er ist immer laut. Auch wenn er singt oder spricht, wie ein Riese. Aber ein Riese ist er wirklich nicht. Er ist klein und ein wenig korpulent. Eva steht neben mir, aber mit ihm spricht sie nicht. Auch er sagt nie ein Wort zu ihr. Einmal hat sie mir gesagt: Er mag mich nicht und ich mag ihn nicht. Aber dich mag er. Das sieht man. Pass auf, Kleine. Was meinst du? Du bist noch jung und verstehst vieles nicht. Der Huppertz ist schlau, sehr schlau. Und er weiß, was er will. Noch 20 Minuten. Herr Huppertz setzt sich neben mich. Morgen Abend, sagt er, gibt es ein Fest auf dem Boot von Mick Beckmann. Dem Regisseur? Ja, der. Willst du mitkommen? Oh ja, vielleicht lerne ich da jemanden vom Film kennen. Mick Beckmann. Hinter uns steht Luca. Er hat das Mikrofonkabel in der Hand. Pardon, sagt er. Ich will nicht stören, aber in 10 Minuten gehen wir auf Sendung und Martin ist noch nicht da. Wo soll ich? Ich komme schon, sagt Herr Huppertz und steht auf. Luca sieht mich nicht an und ich ihn auch nicht. Aber er hat alles gehört und sicher findet er nicht gut, was ich tue. Soll er denken, was er will. Ich gehe mit Herrn Huppertz auf das Fest. Das ist ja wohl nicht verboten. Ich gehe ins Aufnahmestudio. Luca hat noch mit den Kabeln zu tun. Ciao, Luca, sage ich. Er lächelt und fährt sich mit einer Hand durchs dunkle Haar. Sorry, viel zu tun. Martin ist noch nicht da. Die Kabel. Und er lächelt wieder. Marion! Mein Kollege ruft mich. René Schmitz. Der Moderator und Chefredakteur unserer Sendung. Er ist immer sehr elegant. Auch ich bin elegant angezogen. Ich trage ein enges, rotes Kleid. Wir gehen noch einmal die Themenliste durch, nur zur Kontrolle. Denn wir haben natürlich schon gestern Nachmittag alles durchgesprochen. René gibt mir noch ein paar Tipps, aber ich brauche bei der Sendung sowieso nicht viel zu sagen. Ich soll lächeln, schön sein und lächeln. Schon oft habe ich den Chef gefragt, warum er mir keine aktive Rolle in der Sendung gibt. Ich bin doch Schauspielerin. Das habe ich gelernt. Doch er antwortet immer nur: Du bist noch jung, viel zu jung. 21. Andere sitzen in dem Alter noch bei Mami zu Hause und träumen vom Fernsehen. Träumen, ja. Ich träume auch. Aber vom Film. Ich bin Schauspielerin. Will er oder kann er das nicht verstehen? 6:55. Die Lichter gehen an. Ich kann Luca nicht sehen, aber ich weiß, dass er da ist. Da, hinter den Lichtern. Martin, der Techniker, ist wieder nicht gekommen. Der macht, was er will. Hubert ist sein Onkel. Armer Luca. Das rote Signal. Ich lächle in die Kamera. Kölle im Sibbe. Jude Morche. Guten Morgen. Jetzt spricht René Schmitz. Ich lächle und lächle. Will oder kann er das nicht verstehen? Natürlich. Schauspielerinnen gibt es viele und noch mehr, die ins Fernsehen oder zum Film wollen. Egal wie. Die Konkurrenz ist hart. Wie sagt Eva? Pass auf, Mädchen. Ich weiß schon, was sie meint.